Morgen, der Klassiker. Fresspunkte vermeidet. Geister, die wollen dich ficken. Wir sind Gamer. Bevor sie den Boden erreichen. Kein Problem! Ich habe eine Zeitreise gemacht und die Minigun aus GTS Online! Dabei! Geil! Schiebe, schiebe, schiebe, Girls, nix gamer Girls, WTF! Schiebe, schiebe, schiebe, Girls, nix gamer Girls, WTF! Gaming ist unser Leben. Es ist das Leben. Gaming ist Kultur. Gaming ist Leben. Freundschaft und Zusammenhalt. Gaming ist Leben. Freundschaft und Zusammenhalt. Gaming ist Leben. Freundschaft und Zusammenhalt. Gaming ist Leben. Yeah. Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong.